Das war eine Idee, diese Band zu begründen von unserem Klavierspieler Matthäus Wanitzki. Und ich freue mich sehr darüber, weil ich, seit ich Jazz mich wirklich mit der Musik befasse, seit mehreren Jahrzehnten, ist Monk immer einer von den Fokus von mir gewesen. Und mit den beiden, die sind einfach klasse, zusammenzuspielen. Und wir hatten tolle Gäste mit dabei. Diesem Jahr haben wir mit Rudy jetzt 2 Konzerte gegeben und jetzt am 20. werden wir das nochmal die Gelegenheit haben, ein Set mit dem zu spielen in der Metropolis Kino. Und 20. Dezember. 20. Dezember, Entschuldigung, ja, genau. Okay. Das ist Mittwoch, der 20. Dezember. Und ja, und wir hatten auch die Chance gehabt, bei der Jazz Festival in Planten und Blumen dieses Jahr zu spielen mit Tobias Delius, auch ein ganz toller Saxophonist. Und unser erster Gast dieses Jahr war John Diker. Und John Diker ist auch ein Saxophonist, Klarinettist. Und John kenne ich aus meiner Zeit in Baltimore, war ich immer mit in seine Bands habe ich gespielt, und er war ein bisschen wie ein Mentor für mich. Und wir springen jetzt zurück auf unsere Multiphonics-Reihe, und eine Lokation, was ich noch nicht erwähnt habe, ist DAISY, die Deutsche Elektrosynchron Physics Lab. Ja? Und in der Hörsaal haben wir Konzerte gegeben, und wir hören jetzt ein kleiner Ausschnitt von unser Konzert vom März dieses Jahr, dem Multiphonics-Konzert, wo Hosho, dieses Klaviertrio mit Jörg Hochapfel, Chad Popple und ich gespielt haben, mit John als Gast. Allerdings, dieser Ausschnitt ist eine Duo-Ausschnitt mit John Diker an Saxophon, Tenor, und Chad Popple an Schlagzeug. Oh, Das war Chad Popple an Schlagzeug und der Baltimore Saxophonist John Diker. Das Konzert war unser erstes Konzert diese Saison. Hat sich im Daisy stattgefunden und das ist ein spannender Ort auch zu konzertieren. Natürlich eine ganz andere Akustik, als man sonst gewohnt ist, weil das ist eher für Vorträge gedacht. Aber da gibt es halt in diese Zahl einen Flügel. Und das bietet sich an, natürlich da freie Musik zu spielen, wegen dieser interessanten Akustik und diese ziemlich guten Flügel. Ja, super. Ja. Ja. Und wie erlebst du das so jetzt in Hamburg? Guter Jazz ist ja immer so ein bisschen hin und her gegangen in letzter Zeit oder in den letzten sagen wir mal 20 Jahren. War das für dich irgendwie schwer oder leicht, so mit der Jazz-Szene in Kontakt zu kommen und das so dich selber da so? Ich weiß es nicht, ob ich wirklich im Kontakt mit irgendeine Szene wirklich gekommen bist, Jazz oder sonst wo. Ich fand es natürlich wahnsinnig schwer, in Hamburg überhaupt reinzukommen, weil ich konnte überhaupt kein Deutsch, als es hier gezogen hat. Naja, okay. It's a big problem. Yeah, das ist natürlich schwierig. Aber ich glaube, das sind recht viele Musiker in Hamburg, die bewegen sich und ich versuche noch mehr offen gegenüber zu anderen zu sein. Und dadurch habe ich natürlich sehr spannende Musiker kennengelernt, haben viel gelernt von dem über verschiedene Musik. Ich hatte für eine Zeit lang mit einem brasilianischen Sänger, Gitarrist, zusammengearbeitet. Jetzt in diese Zeit arbeite ich sehr viel mit einem syrischen Kanun-Maestro, Ziad Kavam, mit der Oriental Band, und da spielen wir recht viel. Am 1. Dezember spielen wir in Kulturhaus Eppendorf. Ah ja, okay. Und sein Band sollte man auch auf jeden Fall erleben. Das ist ein sehr interessant. Da spielt Kanun, wir haben einen sehr guten Oud-Spieler dabei und der arbeitet mit viel Percussionist. Manchmal ist Chad auch zu Gast am Schlagzeug mit dabei. Der hat ein Chor, der damit arbeitet und teilweise mit Tänzern auch. Es ist immer ein Erlebnis. Und für mich als Bassist ist natürlich eine große Herausforderung, über diese ganze arabische Musik zu lernen und die ganze verschiedene Makamen und Rhythmusen mich klar mitzukommen. Ja, ich meine, ich habe selber so, mir fällt so ein Erlebnis ein, dass wir mal mit einem uigurischen Musiker hatte, den hatten wir am Rödingsmarkt zu Gast und er hat ein Konzert gegeben, ganz tolle Musik. Und er hat mich aufgefordert mitzuspielen und ich habe Klarinette gespielt und gut, das war so eine spontane Session und ich habe halt festgestellt, oh shit, diese Skalen, ich habe die nicht so im Griff in der Klarinette und wollte jetzt da auch nicht irgendwie so peinlich daneben stehen. Aber das ist wirklich Arbeit, also das ist auch irgendwie so, das ist nicht so ein komisches, ja, jeder macht so und macht so, sondern dass man auch das versteht und begreift, was der andere macht und dass dann auch so diese, ja, ich soll sagen, es gibt auch so unterschiedliche in allen Musiken so oder in vielen Musiken so unterschiedliche, wie soll ich sagen, Atemlängen und auch so Phrasierungsformen. Und es ist ja nicht nur das Tonmaterial, also von dem Makam als ja, das sind der Tonleitern und auch solche Sachen. Also das ist wirklich auch eine Form von Annäherung, Kennenlernen und Austausch, die dann beginnt. Ich meine, die Musiker, die sonst in der Band mit dabei sind, das ist für die meisten so selbstverständlich. Es ist interessant, weil die ganze Lieder und Longa und Samai, diese ganze Forms, das ist so eine Selbstverständlichkeit unter dem. Und für mich ist das, ich fühle mich wie ein Kleinkind. Ich muss das alles lernen. Ein kleines Kind. Okay. Ich muss das alles lernen. Ja, ist ja auch ganz gut. Ja. Aber es ist schon eine Herausforderung. Es ist spannend, ja, und es bleibt spannend. Und Ziad ist einfach ein großzügiger Musiker und der hat viel Geduld und er unterstützt mich sehr und ich freue mich über die Chance haben, mit dem weiterhin zu musizieren, zu lernen. Vielleicht gehen wir ganz kurz zurück auf der Multiphonics-Reihe. Ich würde schon gerne einen letzten Ausschnitt spielen, bevor wir unser Gespräch hier zu Ende bringen. Und zwar noch einen Konzertausschnitt aus dem Daisy mit noch einem Mitveranstalter, Mitmusiker, das mir sehr wichtig ist, und zwar der Hamburg-Schlagzeuger Dirk Achim Donau. Und er hat darauf bestanden, Sylvie Courvoisier einzuladen, eine ziemlich geniale Komponistin, Klavierspielerin. Und da hatten wir im Ende August gespielt. Mhm. Sylvie hat ein Solo gespielt, ein Duo mit Dirk. Ich hatte ein Duo mit Sylvie gespielt und letztendlich haben wir im Trio gespielt. Und wir hören einen etwas längeren Ausschnitt von diesem letzte Trio-Moment. Ja? Und ich muss sagen, noch ein letzter kurzer Gedanken und das. Ohne die Unterstützung von Mucke Quinkart und Andreas Rautenberg, war früher auch bei der Jazzbüro, die haben uns total geholfen, diese Reihe überhaupt zu ermöglichen. Ja? Und die sind nicht nur die Einzigen. Ich meine, von jedem Veranstaltungsort waren die Leute so helfbereit sein, aus dem Stubnitz Blow und die ganze Crew, aus dem Werkhaus, früher Thorsten, jetzt Eva und Rahel und Gunther, das sind so viele Leute, dass uns diese Musik ermöglicht hat. Ja, ja, super. Ja. Ja, gut. So, wir hören jetzt kurz eine letzte Ausschnitt mit Sylvie Courvoisier, Dirk Donau und ich am Kontrabass. Ein Trio, ein Quartett, ein Trio, ein Quartett, ein Trio mit Sylvie Corbusier oder Sylvie Corbusier. Diesmal nicht in der Elbphilharmonie, sondern bei DESY zusammen mit Dirk-Achim Donau und John Hughes, der heute mein Gast im Studio war. Vielen Dank, dass du gekommen bist und eigentlich könnten wir es nochmal fortsetzen, das müssen wir uns irgendwann mal nochmal in Ruhe vornehmen. Das würde ich sehr gerne. Ich danke dich sehr für die Einladung. Ja, danke. Ich sage nochmal kurz die nächsten Konzerte, also die allernächsten Konzerte morgen im Kulturdeich Vettel 25. Und also im Kulturdeich Vettel einfach eingeben bei bei irgendeinem Maps-App, wo das genau ist, oder bei Google und dann suchen oder bei einer anderen, kann genau, muss ja nicht Google 20, sein. 20 Uhr geht's los. 20 Uhr geht schon los, genau. Also morgen, 18.11.2017 und eine Woche später, also am 25.11. das Multiphonics Special Edition mit Alex Ward, Mike Gennaro, Gunnar Letto und John Hughes im Werkhaus Münzviertel Rosenallee 12, glaube ich. 11? Okay. Das auch um 20 Uhr, schätze ich mal. Der Einlass um 20 Uhr, Musik um 21 Uhr. Okay. Und du hast auch eigentlich, das haben wir ganz vergessen, eine Facebook-Seite, wo man das sehen kann vielleicht? Nein, ich habe eine Facebook-Seite, aber das betreibe ich nicht so wirklich so. Okay. Ich habe einen Konzertverteiler tatsächlich mit E-Mail, aber wenn man nicht da drin ist, dann natürlich kriegt man nicht die Infos. Die meisten Konzerte, die ich gebe, werden netterweise angekündigt auf der Jazzborough-Webseite. Da kann man auf jeden Fall unter Jazzborough Hamburg googeln und gucken, wo dieser Konzertkalender ist und über die Konzerte, die ich gebe, sowie die Konzerte vom anderen Jazzmusiker in Hamburg. Ja, genau, klar. Okay, also soweit die Möglichkeiten, sich zu informieren. Es gibt CDs von dir, die muss man sich so suchen. CDs habe ich nicht so wahnsinnig viel. Das Aktuellsten hatten wir, wie gesprochen, eine von den vier Sachen, das wir gesprochen hatten, ist wirklich nur diese Pio Hupo CD, ist erschienen im 2014, ich glaube. Also, okay. Nee, es stimmt auch nicht wieder. Ich habe eine CD mit Bernd Reinke und Chad Poppel, wo wir die Musik von John Sermon, Bar Phillips und Stu Martin, the Trio aus den 70er Jahren. Wir spielen diese Kompositionen und nutzen die als Springbretter für Improvisation. Mhm. Da haben wir eine CD veröffentlicht auf eine britische Label. Mhm. Okay, aber naja. Das ist letztes Jahr erschienen. Okay, also es gibt einiges, was zu entdecken ist. Und ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und Spaß an der Freude an der Musik und gute Kontakte. Okay, toll, dass du gekommen bist nochmal. In der Sendung geht es jetzt weiter mit Jörg Frey. Jörg Frey ist deshalb Thema der heutigen Sendung, unter anderem einmal wegen seiner Musik natürlich. Und dann kann man ihn auch bald persönlich erleben. Jörg Frey ist Komponist. Er beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Klang und Pause. Klang und Pause. Er ist Mitglied des Wandelweiser Komponistenensembles, das in Europa, USA und Japan konzertiert. Und der aktuelle Anlass ist, dass Jörg Frey am 13.12. im Seminarraum vierter Stock über der Fabrik im Gängeviertel in einer Präsentation seine Musik vorstellt oder über ein bestimmtes Thema sprechen wird. So genau ist es noch nicht ausgemacht bzw. entschieden. Und bevor ich jetzt nun viel erzähle, es ist natürlich ein weiter Bogen. Was ist das Wandelweiser Ensemble oder das Wandelweiser Komponistenensemble? Das sind sehr viele Musiker. Beschränke ich mich mal auf Jörg Frey und stelle erstmal Musik von ihm vor, die er komponiert hat. Und da beginne ich mit dem Stück Fragile Balance, damit schon mal ein Eindruck da ist. Ja, das blendet ein bisschen abrupt aus, weil das ist nur ein Ausschnitt aus einem Track, der länger ist. Und zwar ist der erschienen auf dem Label Another Timbre. Einigen bekannt, denke ich, das ist auch ein Label, das auch die Wandelweiser Komponisten in der letzten Zeit sehr featured, und zu denen eben Jörg Frey gehört, also in dieser sparsamen Musik. Und das Ensemble, soweit ich informiert bin, wurde extra dazu zusammengestellt für diese Aufnahme. Und als eine Besonderheit ist sozusagen, dass Jörg Frey selbst mitspielt bei seiner Komposition. Also Fragile Balance ist eine Komposition von Jörg Frey und er spielt da Klarinette, Mira Benjamin Violine, Richard Craig Flöte, Emma Richards Viola, Philip Thomas Piano und Zed Woods Cello. Und die Doppel-CD, die bei Another Timbre erschienen ist, hat den Titel Crisana und Other Pieces. Crisana hat so ein bisschen eine Geschichte, es steckt in der Betitelung dieser CD. Und zwar ist Crisana ein kleines Bergdorf in der Nähe von Bologna, dem Sommersitz von Also in diesem Bergdorf war oft im Sommer der Maler Giorgio Morandi, der für Jörg Frey eine ziemliche Bedeutung hat. Einmal die von der Ästhetik, weiß nicht, wem das bekannt ist, also vielleicht zu kurz beschrieben, das ist Kunst, die in der Mitte des letzten Jahrhunderts oder 50er, 60er Jahre eigentlich so bekannt wurde. Er war auch bei der Documenta vertreten als Künstler, als Maler und hat so eine Gleichzeitigkeit von Gegenständlichkeit und Abstraktion. Und das war sozusagen auch die Bildentsprechung zu dem, was für Jörg Frey in seiner kompositorischen Arbeit sehr wichtig ist. Und ja, nur so kurz, ich will dir nicht alles vorwegnehmen, worüber er dann spricht in seiner Präsentation. Und deshalb hören wir lieber ein bisschen mehr, damit auch ein bisschen Bekanntheit über die Musik entsteht. Und zwar gleich ein nächstes Stück, das heißt glaube ich Crisana, wenn ich das richtig sehe, ja genau. Und davon hören wir, genau, das ist ein bisschen länger, zweimal so lang, fast 20 Minuten. Hören wir mal rein.